Der Generalverband der China-Koreaner richtete am 10. September ein Gratulationsschreiben an Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es: Vor 68 Jahren habe der Generalismus Kim Il-sung die DEVRK gegründet, und an diesem bedeutsamen Gründungstag hätten die Wissenschaftler und Techniker in der Heimat den Test für Explosion des Atomsprengkopfes mit Erfolg unternommen. Dieser Test gilt als ein erfreulicher Schlag gegen die USA und ihre Handlanger, die die strategische Stellung der DEVRK hartnäckig negieren und die Würde und Existenzrechte des Landes und der Nation schwer gefährden, und als eine große Demonstration des harten Willens der Armee und des Volkes der DEVRK und der gesamten koreanischen Nation dazu, die Feinde allesamt zu vernichten, weil sie die DEVRK anzutasten versuchen. Voller Überzeugung davon, dass in der DEVRK dank der Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un sicher der Morgen des großen starken Einheitsstaates von Baekdusan anbrechen würde, werde sich der Generalverband der China-Koreaner zu einer echten patriotischen Organisation entwickeln, die zur Wiedervereinigung des Vaterlandes und zum Gedeihen und der Entwicklung der Heimat eigenartig beitrage. Dann wünschte man dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit.